이렇게 여기다 간 Am Samstag haben wir Fische im Fernsehen gehabt, die größer waren als ein Kopf. Du wolltest dann dringend in die Stadt, hast mir aber nichts zu essen mitgebracht. Bitte schalt nie wieder auf den 19. Kanal. Deine Gurke. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.